Und dann wird es Zeit, ein weiteres Teammitglied nochmal extra zu begrüßen, und zwar den Jan aus Österreich. Der hat uns nämlich was mitgebracht. Hallo, ja, ich habe euch einen Einspieler mitgebracht quasi. Der Kollege vom Apfeltalk ist heute auf Apfeltalk-Tour, das heißt, der trifft sich mit einigen Lesern und Hörern. Hatte dementsprechend keine Zeit, aber wir haben einen Einspieler vorbereitet quasi. Ich habe jetzt Gläser und Hörern verstanden, aber das war Leser, ne? Oder? Leser, ja. Leser, also. Ja. Ich hatte so Behrensen. Die größte deutschsprachige Apple-Community. Dementsprechend in erster Linie mal Leser zu Hörern machen wir sie quasi gerade. Herzlich willkommen beim Apfeltalk Editors Podcast. Wir sind heute zu Gast auf der Night of the Pods, des Raucherbalkon der Pod-WG, ein Community-Projekt. Und bei der Night of the Pods werden neue Podcasts bzw. generell Podcast-Formate vorgestellt, und wir wollen diese Chance nutzen. Warum sage ich wir? Ich habe quasi einen der Urgesteine von Apfeltalk dabei, sage ich jetzt mal. Hallo, lieber Michi. Hallo Jan, grüß dich. Kurz zur Erklärung vorab, was ist denn der Apfeltalk Editors Podcast? Da hast du letztes Jahr im Sommer gestartet. Ich hatte das Gefühl, ihr war ein bisschen langweilig, weil ihr keine normalen Sendungen hattet. Mir war fad, wie der Österreicher sagen würde. Ja, schon. Es mehrere Gründe, glaube ich. Wie du bin ich auch Technik-Nerd, also interessiert mich für alles, was mit Technik zu tun hat, und habe mir überlegt, wie wäre das mal, wenn ich jetzt einfach nochmal so ein Audio-Podcast auf die Rille bringe. Wir haben ja einen Audio-Podcast, den Apfeltalk Live-Podcast. Das ist aber ja eigentlich, ich sage es jetzt mal absichtlich, ich selber darf es, glaube ich, sagen, weil ich es selber mache, es ist eigentlich nur ein Abfallprodukt des Videos. Wir nehmen einfach den Audioton vom Videotrend, den ab und veröffentlichen den nochmal als Audio-Podcast, weil wir festgestellt haben, dass Leute uns gefragt haben, so, ne, würden wir gern hören und nicht sehen. Aber das ist eben ein sehr aufwendiger Podcast, weil wir es live machen. Und ich hatte gedacht, wie schön wäre das, wenn ich hier in meinem kleinen Kämmerchen, in meinem Studio sitzen könnte und einfach ein bisschen was erzählen, was mir so durch den Kopf geht bezüglich Apple-Themen. Ja, nichts anderes war es dann. Und mir war auch wichtig, es kurz zu halten. Also einerseits, weil ich es tatsächlich eine Zeit lang wirklich morgens aufgenommen habe für den Tag. Also keine Ahnung, ich stehe immer früh auf, habe es um 6:30 aufgenommen für Veröffentlichung um 8. So. Und deswegen war eine kurze Folge natürlich wichtig, damit man nicht so viel schneiden muss. Es ist im Endeffekt Apfeltalk Editors Podcast gestartet, wie er auch jetzt noch ist, so 5-6-minütige Folge zu einem Apple-Thema. Und was uns ja immer ganz wichtig war, oder dir auch schon von Anfang an ja immer ganz wichtig war, es geht um Meinungen. Ne? Das heißt, das ist jetzt nicht dieses typische News-Zusammenklamüsern, das macht Apfeltalk ja als große Community mit Autoren ja auf der Seite sowieso schriftlich auch, sondern echt eine Meinung zu einem Thema zu haben. Ich finde es in der heutigen Zeit unfassbar wichtig, dass man durch Meinungen kann man Dinge einordnen, viel besser, als wenn man sie nur berichtet. Berichten tun sie alle, und du hast es ja eben auch schon gesagt. Ne? Wer heute Nachrichten über die Apple-Welt oder das, was im Apple-Kosmos passiert, um es mal so darzustellen, haben will, der hat zig Webseiten, unsere natürlich auch. Und ich finde es immer wichtig, eine Einschätzung dazu abzugeben und sich auch eine Haltung zu entwickeln, also eine Haltung zu Dingen. Und klar sind wir alle Apple zugeneigt, sonst würden wir es nicht machen. Und ich glaube, das gilt für die ganze Community, die sich mit dem Thema beschäftigt oder den Themen. Ich finde nur wichtig, dass man sagt, ja, das ist alles toll, was da kommt, aber wir haben auch mal ein bisschen den Deckel angehoben und drunter geguckt. Mehr im sprichwörtlichen Sinne natürlich gemeint, weil das den Leuten dann doch mehr vermittelt, es ist nicht nur alles heile Welt, was uns da die großen Konzerne sozusagen für viel Geld verkaufen. Ja, ich glaube auch gerade das ist ganz wichtig, und weil du gerade sagst, es sind alle Apple zugeneigt, ja klar, wir wissen alle, was passiert, ja auch klar, aber auch gerade du hast ja schon ganz am Anfang diesen Montagsrand eingeführt, wo du tatsächlich jeden Montag genutzt hast. Der ist lustigerweise jetzt bei dir gelandet, weil du immer die Montagsfolgen machst. da wird dann quasi tatsächlich über ein Apple-Thema extrem kritisch. Also nicht, dass wir jetzt nicht sonst kritisch wären, aber da wird tatsächlich immer ein Thema herausgenommen, wofür wir sie zerreißen. Und auch wenn wir ein Apple-Magazin, also Apple-Magazin sind, da gibt es genug. Ja. Das wird in roter Weise nicht langweilig. Nee. Und generell habe ich das Gefühl inzwischen, dass wir doch in den Podcasts, und das finde ich gut, also ich habe ein gutes Gefühl, dass wir in den Podcasts uns doch mehr absetzen, indem wir kritischer auf die Dinge gucken. Ne? Also der Montagsrant, den finde ich super. Es ist schade, dass der jetzt immer nur bei dir ist, aber ist auch okay. Also du machst das auch sehr gut. Ich höre das immer auch, ich selber höre uns ja auch, nicht nur weil, also nicht aus Selbstverliebtheit, sondern eben, weil man lernt ja auch was dabei. Und ich finde, dass dieser Rant, also dieses doch extrem kritische Herangehen an Dinge, vielleicht auch überkritisch, manchmal vielleicht auch ungerecht kritisch, ganz gut ist, weil du dadurch einfach Dinge hervorhebst und auch mal die Leute wachrüttelst. Wir kriegen auch Kritik dafür. Wir werden da auch, modern würde man sagen, gehatet. Ich glaube, so schlimm ist nicht. Aber wir stecken auch Kritik dafür ein, ob das ungerechtfertigt wäre. Ich habe neulich eine ganz lange Mail bekommen, wo viele Dinge verwürfelt wurden, aber wo auch ein bisschen Quäntchen drin war, wo man sagen könnte, ja, hat er auch recht. Ich finde nach wie vor wichtig, dass wir überspitzen. Das ist nun mal im Journalismus so. Man übertreibt und überspitzt, bringt auf den Punkt, um Sachen zu verdeutlichen. Und das machen wir eigentlich. Das finde ich auch extrem wichtig und überraschenderweise ist das natürlich eigentlich der wesentlich aufwendigere Weg, gerade heutzutage. Ich meine, es heißt auch immer so schön, das Internet ist voll von Trollen und du musst das nicht lange suchen und gerade im Apple-Lager, aber auch im Android-Lager, in diesem ewig brandenden Krieg hast du da halt sehr viele Trolle. Muss man schon sagen. Wobei ich da natürlich auch großes Lob an die Community, wir sind da glaube ich sehr, sehr, sehr sauber, haben unsere Community teilweise auch ein bisschen in diese Richtung erzogen, muss man glaube ich sagen. Ja, ist auch so, ja. Aber ich glaube, da ist es, also es ist auf jeden Fall wesentlich anstrengender und schwieriger, mit einer Meinung um die Ecke zu kommen und vielleicht rückt das gerade deshalb so gefühlt überall auch so ein bisschen in den Hintergrund, weil eben klar, Meinung polarisiert, Meinung schafft Gegendruck teilweise, das ist aber auch ganz gut und ganz wichtig und da jetzt auch nicht irgendwie quasi Meinungen abkanzeln wollen, sondern was wir äußern ist eine Meinung, man kann eine andere dazu haben, man kann darüber diskutieren, solange man es normal tut und die andere Meinung zulässt. Es ist schon schwieriger und schon anstrengender, aber auf der anderen Seite halt finde ich auch persönlich wesentlich interessanter, was der Grund ist, warum ich dann jetzt zu dem Projekt mit Sommer des heurigen Jahres quasi dazugestoßen bin. Vorher schon als Autor tätig, jetzt dann quasi auch als Podcaster mit. Das ist übrigens auch, man soll sich nicht zu sehr selbst loben und deswegen lobe ich lieber dich. Das hat den Podcast sehr gut getan, weil du weißt es selber, du machst es selber, du sitzt da im Grunde, redest mit dir selbst. Ich aus meiner Berufserfahrung kann sagen, ich bin das gewohnt. Ich arbeite zum Teil noch beim Radio oder ich arbeite beim Radio, moderiere jetzt nicht mehr, aber habe lange und viel moderiert und da sitzt man eben allein und redet für sich selbst. Von daher war das für mich nicht so eine ungewohnte Situation, aber es ist schon schwierig. Podcasts sind traditionell Gespräche, so wie dieses jetzt ja auch. Man hat ein Gegenüber und jetzt auf einmal eine Meinung zu haben, also ein klares Statement zu irgendwas abzugeben und das aber alleine zu tun, unreflektiert. Also da ist niemand, der sagt, ja, hast recht oder hast nicht recht oder siehst du das nicht ein bisschen zu übertrieben. Das ist anstrengend, auf jeden Fall. Ich finde, es ist wichtig, es ist insofern gut, dass du dabei bist, dass du das auch so antizipiert hast, auch eben diese Montagsgeschichte und generell, dass wir da, deswegen heißt es ja Editors Podcast, das ist also sozusagen, das steht für, die Redakteure lassen hier mal sozusagen ihre Meinung zu Themen raus, wenn man während des einen Nachrichtenschreibens muss man da ja schon auch sich ein bisschen zurücknehmen. Ne? Da schreibt man halt, wie heute zum Beispiel, wo wir das aufnehmen, da ist gerade rausgekommen, dass die Animojis auf dem iPhone X dazu benutzt werden, um lustige Karaoke-Videos zu machen. So, das ist, da kann man eine Meinung zu haben, man kann es aber auch einfach erstmal nur erwähnen. Man kann es einfach nur mal darstellen, wie es ist, so und so ist das, da gibt es diese Videos und fertig. Und im Podcast können wir dann auch sagen, ja, da werden jetzt zigtausend Euro für ein iPhone ausgegeben und was machen die Leute damit? Animierte Kackhaufen zum Singen bringen. Ne? Das ist so, ne? Das ist ja auch eine Haltung, die man haben kann. Na klar, die hat uns Apple ja während der Keynote damals im September schon mitgegeben, die fortschrittlichste Technik der Welt und was machen die Leute eben? Kackhaufen. Tja, so ist es. Aber ja, du hast recht, da so alleine da sitzen, war ich ja unter Anführungsstrichen schon gewohnt. Einerseits irgendwie Geek Talk Daily Nachrichten-Podcast, okay, andererseits halt auch irgendwie Personal-Podcast. Aber dann alleine da sitzen und quasi eine Diskussion eigentlich haben ohne Diskussionspartner, weil du halt wirklich einen Standpunkt klar darstellst und auch niemand anderen einen anderen Standpunkt darstellen kann, zumindest jetzt nicht direkt während der Aufnahme klarerweise, oder dich irgendwie relativieren kann oder runterholen kann, man kann natürlich da schon 5 Minuten noch ganz schön in Rage reden, aber eigentlich ist es sehr lustig. Ja, stimmt, das ist sehr, sehr lustig. Und das soll es ja auch sein. Also deswegen ist es ja auch gut, dass es so kurz ist. Das ist übrigens auch was, wo ich sage, es liegt mir komplett fern, irgendwelche Podcasts zu kritisieren, die ich A, vielleicht nicht kenne oder B, nicht weiß, wie die entstehen. Ich persönlich höre und habe nur die Zeit. In meinem persönlichen Lebenszusammenhang ist es nicht möglich, Podcasts zu hören, die länger als vielleicht 20 Minuten sind, weil ich dann einfach in anderen Dingen wieder bin. Ich habe keine langen Arbeitswege oder ich bin zwar oft und lange im Zug unterwegs, da ginge das, aber das ist wiederum nicht in so einer Regelmäßigkeit, dass ich sagen könnte, okay, dann höre ich mir lange Podcasts, die erscheinen regelmäßig dann an. Das ist dann alles durcheinander gewürfelt, vielleicht nicht mehr aktuell. Und deswegen war es mir wichtig, weil ich glaube, viele Menschen sind heute in einer Situation, dass sie sozusagen einen hektischen Alltag haben und nicht die Zeit haben, 45 Minuten oder anderthalb Stunden oder 2 Stunden Podcast-Folgen zu hören. Und deswegen war mir wichtig, wir machen das kurz, 5 Minuten, maximal 6 Minuten, dann ist auch schon Schluss. Wir brechen das ja sowieso schon einmal oder alle 2 Wochen, indem wir so eine sogenannte SE-Folge aufnehmen. Die dauert dann ab 40 Minuten aufwärts. Die letzte war, glaube ich, sowas bei 57 Minuten oder 50 Minuten, egal. Da brechen wir das ja schon. Ich glaube, für Podcasts gilt dasselbe wie fürs Radio. Die Aufmerksamkeit sinkt dann doch mit der Länge. Also je länger das ist, desto geringer wird die Aufmerksamkeit der Leute. Und wie gesagt, ich möchte keinen Podcast da irgendwie, liegt mir fern, die zu kritisieren. Ich bin mir aber sicher, dass viele Podcasts nicht ganz zu Ende gehört werden. Das ist einfach so. Ja, ich glaube, wie es immer so schön heißt, jedem Bierchen sein Pläsierchen, da sind die Hörgewohnheiten sicher sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Was dir von Anfang an sehr wichtig war, glaube ich, so wie ich damals einfach auch noch Hörer war, noch gar nicht Redakteur bei Apfeltalk, auch was anderes einfach zu machen, weil irgendwie jetzt den 17. MeToo-Podcast, ja, da ist so viel Platz für neue Formate, da hast du dir damals ein neues geschaffen, das es so definitiv noch nicht gab. Allein auch das ist, glaube ich, interessant, weil jetzt irgendwie den 17. Apple-Podcast oder was auch immer, Android, Windows, keine Ahnung, gibt es weniger, aber auch, oder Serien-Podcast oder was auch immer, das ist halt klar schwierig und da sticht dieser Podcast schon raus auf jeden Fall. Ja, will ich gar nicht beurteilen als Macher. Ich würde nur sagen, in meinem Leben gibt es ein Grundprinzip, wenn du mit irgendwas, egal was es ist, Erfolg haben willst, dann musst du in der heutigen Zeit nicht das machen, was alle machen, sondern musst du was anderes machen, den sogenannten Unique Selling Point, also das Alleinstellungsmerkmal heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Also du musst was anderes machen. Ich kann natürlich verstehen, wer anfängt, der orientiert sich natürlich an dem, was es schon gibt. Das ist auch in Ordnung, klar, man muss ja auch, niemand ist perfekt, wir schon am allerwenigsten, wir lernen, also ich persönlich lerne jeden Tag dazu, nur die Sache ist die, wenn du nur kopierst, ich sag's jetzt mal, das ist jetzt ein böses Wort, also wenn du nur dich orientierst an anderen und das machst, was andere machen, was Erfolg hat, dann wirst du nie Erfolg haben damit. Wenn das dein Ziel ist, Erfolg zu haben, dann ist das der falsche Weg. Wenn es dein Ziel ist, einfach ein bisschen Zeitvertreib und lustige Beschäftigung und ein paar Leute zu erreichen, dann ist das okay, gar nichts dagegen zu sprechen. Wenn du aber mit deiner Meinung, deiner Message, deinem Thema um die Ecke kommen willst und irgendjemand da auch mal Aufmerksamkeit für entwickeln soll, dann musst du was anderes machen. Das ist einfach so. Nur so funktioniert das. Das ist der ganze Zeug, was im Netz funktioniert. Im Netz funktionieren Dinge eben viral in der Regel nur, wenn sie besonders sind, aber bodenständig oder sagen wir stabil funktionieren sie nur, wenn sie solide sind, aber eben was Besonderes. Und das war mein Ziel. Ich weiß nicht, ob wir das jemals erreichen. Wir arbeiten dran, konstant uns abzuheben, sowohl beim Editors Podcast, aber auch bei unserem Apfeltalk Live Podcast, der ja eigentlich eine YouTube-Sendung ist, indem wir versuchen, wir waren zum Beispiel tatsächlich die Ersten, die in Deutschland ein solches Format etabliert haben, Live-YouTube-Video mit mehreren Kameras. Da gab es außer Heise, und selbst die haben es zu Anfang nicht live gemacht, wenig. Wir waren wirklich die Ersten. Jetzt mittlerweile machen das viele. Zum Beispiel zur iPhone-Keynote gab es jede Menge von diesen Sendungen, auch möglicherweise erfolgreicher als wir, kann ich gar nicht sagen. Ja, doch, auch erfolgreicher als wir, wenn man Erfolg in Zuschauerzahlen messen kann. Aber wir denken immer einen Schritt weiter. Wir versuchen dann immer, okay, jetzt haben wir das etabliert, offensichtlich kommt das gut an, Leute können das machen, die Technik ist auch günstiger geworden, jetzt gehen wir einen Schritt weiter und machen was anderes, also was Neues, erfinden neue Dinge dazu. Das geht nicht immer in der hohen Innovationskraft wie von Apple, aber wir versuchen halt neue Sachen zu erfinden. Ja, wir versuchen zum Beispiel auch gerade mit dem Facebook Live, sind wir jetzt glaube ich auch sehr früh dran, wir sind auf YouTube zu sehen gewesen, immer schon. Jetzt parallel auch noch auf Facebook Live, war glaube ich auch eine nicht unerhebliche Investition, das Ganze irgendwie doppelt rauszubringen. Gerade mit deutschem Internet ist es vielleicht auch ein bisschen schwer. Ach ja, wir haben jetzt zwei Internetanschlüsse im Studio, so viel kann ich schon mal sagen. Super. Aber das ist nur die eine Seite mit. Ja, genau. Facebook ist so ein Thema. Ne? Wir wollen, das ist auch, glaube ich, ein Grundprinzip. Wir wollen da sein, wo unsere Empfängerinnen und Empfänger sind. Also wer sich bei Facebook rumtreibt, viel, und das tun nun mal erwartbar viele Menschen, dann muss man da auch irgendwie präsent sein. Kommen wir noch kurz, bevor ich einen ganz anderen Anschlag auf dich habe. Auf den Apfeltalk Editors Podcast SE, das ist ja jetzt ein neues Projekt seit Sommer. Ich glaube, wir haben Anfang August angefangen. Hm. Alle 14 Tage eine Folge, die etwas länger ist, so ja, dreiviertel Stunde bis Stunde, wo wir zu zweit quatschen. Die Idee dazu? Die Idee dazu kam von uns beiden, weil wir natürlich das Podcast-Imperium aufbauen wollen. Das ist so ein bisschen unser interner Schnack. Also wir wollen die gesamte Podcast-Szene übernehmen. Das ist natürlich albern, aber nein, die Idee war so, wie wäre es tatsächlich jetzt doch nochmal intensiver über die Themen zu reden, die in der Community bei Apfeltalk sich bewegen. Also wo sind zum Beispiel die meist kommentierten News zum Beispiel, scheinen ja offensichtlich Leute zu bewegen. Da nochmal tiefer einzusteigen und drüber zu reden und dann eben doch in diesem Format als Gespräch und aber auch da eine Meinung zu haben. Also wir sind uns auch ab und zu mal einig, klar, wollen wir nicht, aber wir reden auch, ja, nee, sehe ich anders oder so. Ne? Also das ist ist nicht eine kontroverse Diskussion, aber jeder hat halt seine Meinung. Und zusätzlich war das so, wir sind bei Patreon, das ist ja so ein Portal, worüber man Produktion finanzieren kann. Und wir bieten, das ist das einzige Produkt bisher, dass wir vorab exklusiv unseren Patrons, also den Leuten, die dort eine Finanzierung für uns laufen haben, anbieten. Das heißt nämlich, wir nehmen den immer sonntags auf. Jan ist so freundlich und schneidet das jeden Sonntag, also nimmt es auf, schneidet es jeden Sonntag und stellt es dann auch zur Verfügung als Artikel inklusive Podcast. In der sogenannten klassischen Folge, die erscheint mittwochs, und gleichzeitig veröffentlichen wir es aber schon am Sonntag für unsere Patrons, damit die so einen kleinen Bonus haben und das vorab hören können. Wir sind aber, und das ist meine Grundphilosophie, alles, was wir für Apfeltalk produzieren, also sei es Video, Audio, Texte, ist immer und überall kostenlos. Es ist nur so, dass dieser Inhalt für die Leute, die uns ein bisschen unterstützen finanziell, es etwas eher bekommen. Aber bekommen tun ihn am Ende dann doch alle. Ja, ich glaube, das ist so wichtig, das nochmal zu unterstreichen. Stimmt, diese Preisgeld, sonst was Diskussion ist eine sehr starke. Die war auch letztens bei der Subscribe in München ein großes Thema. Wir haben uns dazu entschieden, quasi Inhalte früher zu veröffentlichen für Patreons. Richtig. Aber kriegen dort am Ende jeder alles gleich. Und früher in dem Fall heißt es auch nicht, die anderen warten ein halbes Jahr drauf, sondern die warten halt drei Tage länger. Und genau. Für die hat es auch einen regelmäßigen Rhythmus tatsächlich sogar. Also von daher verkraftbar, meiner Meinung nach. Was mir bei dem Format sehr wichtig ist und was ich sehr, sehr, sehr schätze, wir haben halt wirklich den großen Vorteil, und das ist kein Selbstbeweihräuchern, weil es ist egal, wir sind die größte Apple-Community im deutschsprachigen Europa, meiner Meinung nach. Ne? Ja, so ist es. Das heißt, wir haben unheimlich viel natürlich auf unserem Blog los, unser Forum ist riesengroß, das ist ja auch an und für sich mal an und dazu mal das Forum gestartet. Das heißt, wir haben unheimlich viel Feedback von Hörern, jetzt nicht auf dem Podcast, sondern auf Themen, die halt da draußen sind. Und ich war schon seit Wochen überrascht und verwundert, was für Themen bei Hörern oder bei Lesern tatsächlich aufschlagen und groß sind und was für welche nicht. So ein perfektes Beispiel aus den letzten Wochen. Das iPhone X ist gestartet, war natürlich meist kommentierten Themen, klar. Auf Platz 3 der meist kommentierten Themen ist aber die Veröffentlichung eines Ledercases für das MacBook 12 Zoll von Apple. Ja. Das ist recht teuer und das hat vielen Nutzern offensichtlich derartig auf den Magen geschlagen, obwohl die sicher gar keines von diesen Geräten haben, weil das 12-Zoll-MacBook hat sich jetzt, glaube ich, auch nicht so dicke verkauft. Ja. Das ist natürlich unheimlich nett, weil wir da einfach unheimlich viel Feedback und Interessenslage kennen von unseren Hörern und da sehr viele Möglichkeiten haben, auf das einfach einzugehen. Und das wäre einfach total verschwendet, das nicht zu nutzen, sondern einfach herzugehen und zu sagen, okay, wir diskutieren über die Themen, die euch wirklich interessieren, weil oft sind die total anders als das, was in den generellen Medien sehr, sehr stark aufschlägt. Und ist auch ganz ehrlich, auch das ist, was ich mir eigentlich gedacht hätte, dass es interessant ist, ja. Ja, das stimmt. Also man hat so durch die sozialen Netze und durch die ganzen Blogs und auch Newsseiten, denen man folgt, werden ja viele Dinge einfach nur verstärkt, also optisch und inhaltlich verstärkt. Nur weil ein Thema auf 10.000 Seiten abgebildet wird, muss es nicht interessant sein. Es ist nur weit verbreitet. Das ist übrigens auch ein großer Irrtum in den sozialen Netzen. Nur weil etwas häufig geteilt wird und sich dadurch eine größere Gewichtung in den Netzen bekommt, ist es nicht unbedingt wichtig. Es ist einfach nur häufiger geteilt. Und so ist es eben, dass man manchmal unterschätzt, dass Leute ganz andere Dinge interessieren, die vielleicht sich der Aufmerksamkeit nicht so sehr oder die nicht so im Fokus der Aufmerksamkeit sind. Nee, eigentlich erzeugt sich es ja auch ganz einfach. Gerade die oft geteilten Sachen sind vielleicht nicht interessant. Ja. Weil Logo, Apple haut eine Pressemeldung raus, die kann völlig uninteressant sein. Wahrscheinlich pushen sie es da dann auch extra mit einer Pressemeldung, weil die interessanten Themen gehen sowieso von alleine viral. Ja. Und was passiert? Jeder nimmt sofort diese Pressemeldung und tippt die bei sich auf seine Apple News-Seite oder in irgendeine Apple Forum, genau, oder sonst irgendwas. Und kann ja ich jetzt auch als News-Autor bestätigen, ganz klar tun wir auch. Warum? Das ist eine einfache News, so blöd es klingt. Ja. Die nehme ich, kopiere ich und kommentiere ich, gebe sie leicht in eigenen Worten wieder, was auch immer. Da brauche ich keine großartige Überprüfung über Fake News machen. Das ist heute auch ein ganz dickes Thema, auch selbst in der Technikszene. Ja. Gerade bei diesen ganzen iPhone-Gerüchten, da gehen Stunden drauf fürs Überprüfen, irgendwelche Gerüchtequellen und sonst wo. Alles, was Apple direkt rausschmeißt, ist natürlich super easy, weil das wird schon stimmen, weil wenn es Apple nicht sagt, dann fertig. Und selbst wenn es nicht stimmt, ich habe eine super Quelle, auf die ich mich berufen kann im Zweifelsfall und da ziemlich fein raus bin. Bei allen anderen bin ich es nicht. Genau. Fake News, gut, dass du es erwähnt hast. Das ist natürlich was, worauf wir, da fallen wir nicht drauf rein, sondern wir prüfen das auch so. Wir gehen da auch, versuchen da auch journalistisch korrekt zu arbeiten und tun es auch. Deswegen haben wir zum Beispiel im Vorfeld der jetzigen iPhone-Releases, also 8 und X, komplett darauf verzichtet, auch jedes noch so kleine Gerücht, was im Netz rumgeht. Und da geht eine Menge rum. Das muss man also sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was da für ein Unfug verbreitet wird. Also bis zu tatsächlich Videos, die angefertigt werden, die ein angebliches iPhone X zeigen, was aber vollkommener Unsinn ist. Und ist auch klar, warum das gemacht wird, damit wird Geld erzeugt. Aber wir haben uns da dieses Jahr nicht dran beteiligt. Wir haben gesagt, nein, das machen wir nicht. Wir berichten eben nur über das, was offiziell bekannt ist, beziehungsweise wo wir nachvollziehbar mehrere Quellen haben und so weiter. Deswegen war auf unserer Seite so gerüchtemäßig wenig los. Und wenn man einmal so kurz, so die Wochen vor so einer Kino, geht das rund im Netz. Das ist so irre. Und da wollten wir uns nicht dran beteiligen, weil die paar Klicks, die sind uns egal, ganz ehrlich, die bringen möglicherweise Geld, aber die bringen auch sehr viel Unmut und auch sehr viel Misstrauen in so eine Seite. Ich muss gestehen, ich war vorher, wie wir das vor allem gleich zu zweit im Zwiegespräch tatsächlich auch entschieden haben, sehr, sehr, sehr skeptisch, ob das gut geht. Ja, natürlich, ich auch. Das Jahr vorher haben wir es ja auch noch mitgemacht. Jede Schraube, die veröffentlicht wurde, haben wir gepostet. Und so gefühlt ist es aber tatsächlich sehr gut gegangen und ja, sehr viel Feedback von Hörern, wir haben sie auch offen kommuniziert und von Lesern natürlich im Magazin, die das sehr gut hießen und meinten, ah super, dann irgendwie brauche ich euch nicht muten, irgendwie 4 Wochen vor der Keynote oder so, ja, dann kann ich ja bei euch noch lesen. Klar hatten wir auch so ein bisschen Gerüchte-Themen, aber wir machen das halt auch schon seit Jahren. Wir wissen, wem du vertrauen kannst und wem nicht, unter Anführungsstrichen. Es gibt halt die einen sehr hohen Track-Record haben oder weiß ich was, Gerüchte ist immer so ein schwieriges Thema. Apple hat ja vorab eine Firmware veröffentlicht, wo schon Abbildungen des iPhones drinnen waren. Das ist ja kein Gerücht mehr, das ist ja nur ein Fehler von denen. Ja, ja, genau. Sowas kann man natürlich machen, klar, das interessiert die Leute auch. Wobei man auch sagen muss, viele, gerade in dieser Apple-Welt, das mag für Leute, die das nicht so kennen, auch komisch klingen, die wollen sich von dieser Keynote überraschen lassen. Die wollen wirklich dort erst erleben, was Apple für neue Produkte rausbringt. Und die sind maximal frustriert, wenn praktisch einen Tag vorher alles bekannt ist. Und so war es ja dann am Ende auch. Wir hatten ja sogar schon aus China zugeschickt. Wir haben natürlich auch Kontakte nach China, eigentlich in die ganze Industrie. Und wir haben iPhone 10 Dummies zugeschickt bekommen. Und jetzt im Nachgang, wo ich ja das Gerät hier habe, kann ich sagen, die sehen 1:1 aus. Ne? Gut, da war ein Fehler mit der Farbe. Da war so ein Rosé-Gold-Kupferfarbenes dabei. Okay, gut, geschenkt. Aber von der Form her und von der Größe und vom Gewicht sehen die 1:1 aus. Und die hatten wir vorher. Da hatte ich vorher auch echt riesengroße Bedenken im Vorfeld. Ich habe ja irgendwie Keynote war um 19 Uhr, um 10 Uhr einen Artikel gepostet, tatsächlich mit der reißerischen, aber ernst gemeinten Überschrift, wir wissen alles von heute Abend. Ja. Weil Apple ja vorzeitig dann seine Geräte auch irgendwie beim russischen Patentamt, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war, glaube ich, angemeldet hat. Da war halt echt alles raus, weil ich mir dachte, so schreibst du den jetzt, weil eine Newsmeldung ist es und es wird alles stimmen und im Endeffekt kannst du dann heute Abend um 19 Uhr, brauchst du gar nicht mehr gucken. Ja, brauchst nicht mehr gucken, genau. Oder lasse ich es, weil ich den Leuten da jetzt irgendwie das nicht ruinieren mag. Ich habe dann eh gleich in der ersten Zeile geschrieben, Leute, Spoiler, wer sich überraschen mag, lässt es einfach, weil das ist jetzt hundertprozentig wahr und da braucht man nicht mehr über Gerüchte oder nicht Gerüchte reden. Aber es ist halt schon schwierig und tatsächlich so schlimm wie heuer, was gefühlt noch nie, es war ja echt alles komplett klar vorher. Ja. Genau, und ist möglicherweise ist es auf diese Firmware zurückzuführen, diese HomePod-Firmware. Wir wissen es nicht. Apple tut viel dafür. Es gibt da Security-Teams, die tun sehr, sehr viel dafür, die Geheimhaltung einzuhalten. Und was tatsächlich auch nicht der Fall war, ist, dass so ganz viele Gehäuserückseiten oder Bauteile zu geleakt wurden, weil Apple die Sicherheitsmaßnahmen in den Herstellungsfirmen, in den Zulieferfirmen extrem erhöht hat, Teams da hat, die dafür sorgen, dass das eben nicht passiert. Aber dann hauen sie halt selber so ein Ding raus, wo sie im Grunde das komplette Telefon oder ihre komplette Produktreihe im Grunde genommen veröffentlichen. Das war natürlich nicht Absicht, klar. Also ich unterstelle mal, dass es keine Absicht war. Und das ist dann peinlich. Und das haben wir immer wieder. Das werden wir auch nächstes Jahr wieder haben. Da wird es genauso abgehen. Aber dieses Jahr, muss ich sagen, war es extrem, dass ich schon, also ich habe sogar schon, ich war auf der IFA bei einem befreundeten Zubehörhersteller. Also die IFA ist die Funkausstellung in Berlin. Und das war auch vor der Keynote. Und der gab mir da schon die ersten Hüllen fürs neue iPhone X. Wobei das Gerät noch nicht mal, also ne, es ist noch nicht da und ich habe schon die Hüllen in der Hand. So, ne? Und jetzt im Nachgang, die passen perfekt. Also die passen ans echte Gerät. Ne, gerade die Zubehörherstellerindustrie würde da viel, viel, viel Geld investieren, um das rechtzeitig zu wissen, um das dann auch in Stückzahl zu haben, ne, klar. Ja, genau. Weil das sieht man ja jetzt eh schon, kaum ist das Gerät da, hast du Hüllen von gefühlt 200 Herstellern und die ersten Sales gehen los am ersten Wochenende. Das ist echt traurig. Super. Und gerade im Vorfeld konnten die noch Preise verlangen, weil sie da halt noch relativ wenige waren, ne? Ja, sind wir mal so ein Zubehörhersteller und die Großen, also wir haben ja auch mit großen Zubehörherstellern zu tun, die sind natürlich, die kriegen vorab so Produktionsmuster, mit denen sie ihre Hüllen produzieren können. Die sehen dann so aus wie das iPhone, zeigen aber keinerlei Details, sondern damit kannst du eine Hülle mitbauen dann. Ne? Aber das ist schon so, ja klar. Das ist ein Riesenmarkt, diese Vorab-Leaks, wie man so schön sagt. Da gibt es ganze Webseiten, da gibt es Social-Media-Accounts, da gibt es Leute, die sich damit beschäftigen, damit ihr Geld verdienen. Das ist ein Riesenmarkt und ich möchte nicht in so einer, also in China, in diesen üblichen Herstellungsorten, also Shenzhen ist zum Beispiel einer bei Hongkong, da möchte ich nicht sein, kurz vor der iPhone-Veröffentlichung. Das wird da extrem zugehen. Alle werden versuchen, irgendwie auch nur das kleinste Detail rauszufinden. Ja, das wird auf jeden Fall nicht besser. Ich meine, die Apple-Geräte werden immer teurer, die verkaufen trotzdem immer mehr Stück davon. Der Apple-Aktienkurs ging durch die Decke mit dem iPhone X. Oh ja. Schwieriges Thema. Es wird nur noch mehr rausfallen und da geht es natürlich um uns wesentlich mehr, dass wir Newsseiten, die in dem Prozess völlig irrelevant sind, da irgendwas berichten können. Unterm Strich geht es da echt um Kohle für Zubehörhersteller, ja, aber auch für Aktien. Genau. Ja klar, da geht es nur um Geld. Also das ist kein vergnügungssteuerpflichtiges System. Da geht es rein um harte Kohle, klar. Da ja, ich aber immer, so ist es halt. Da habe ich auch immer so ein bisschen Angst, dass diese Newsseiten dann betrifft und die doch für eine Macht haben. Weil wenn du dir anschaust, wie die Info kommt, Touch-ID fällt weg und wir haben keine bessere Lösung dafür, vielleicht geht es nach hinten an die Rückseite, was irgendwie halt so keiner wollte, sind die Aktien eingebrochen. Also es ist wirklich eigentlich total krude. Ich meine, da gingen Milliarden Dollar verloren, kurzfristig aber doch, weil irgendwer irgendein falsches Gerücht verbreitet. Ja? Das ist lustig. Aktionäre sind traditionell oder Aktienmärkte oder so sind traditionell sehr, sehr konservativ beziehungsweise haben keine Vorstellungskraft. Die gehen nur auf dem, was ist. Und wenn jetzt ist, Touch-ID fällt weg und wir haben nichts, dann ist das jetzt so und dann wird gehandelt. Das das ist ein ganz fieses Geschäft. Ja, ich glaube, Apple sitzt das aus und die sind da ganz entspannt, weil, wie man jetzt ja sieht, auch zu Recht. Aber trotzdem, ja, so Aktienmärkte, ich möchte da nicht irgendwie schwitzend vor meinem Rechner sehen und wie der Kurs da zusammenbricht. So, heute hier läuft eine starke Uhr mit, die sollte auch gleich erreicht sein. Dementsprechend bedanke ich mich für die Möglichkeit, unser Podcast-Format quasi vorstellen zu dürfen. Schaut auf apfeltalk.de vorbei, hört bei apfeltalk.de rein in unserem wöchentlichen Videopodcast, den man sich auch anhören kann als Audio-Podcast. Täglich bei den SE-Folgen, alle 14 Tage zusätzlich noch eine längere SE-Folge im Zwiegespräch zwischen uns beiden. Ja, mal schauen, du hast das Podcast-Imperium, das wir öfter zitieren, schon auch spaßeshalber erwähnt. Ich glaube, wir haben nur noch ein paar Ideen. Einfach mal dranbleiben. Da kommt sicher noch die ein oder andere Sache. Ja, klar. Insofern, ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Reinhören, vielen Dank für die Möglichkeit. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Ja, danke euch fürs Zuhören und auf ein Wiederhören. Bis bald. Ciao. Ciao.